Abschnitt 7 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Von der Prinzessin Morgana, Teil 1. Vor langen, langen Jahren herrschte über Bagdad der Kalif Harun al-Raschid, einer der mächtigsten, reichsten und dabei weisesten Fürsten, die je auf dem Throne saßen. Dafür war er aber geliebt und geehrt sowohl von den Großen seines Reichs als auch von den Geringsten seiner Untertanen. Und obendrein schenkte ihm der Prophet auch noch die Gnade, beständig weise und gerechte Männer zu seinen Dienern zu haben, so sein Großwesir Abdallah, in dessen Hände der Kalif die ganze Verwaltung seines Reichs hätte legen können, denn es war nicht leicht, einen Mann zu finden wie dieser, ein gerechter, unbestechlicher Richter und dabei ein sparsamer Mann, der die Schätze seines Herrn beständig, aber stets auf rechtliche Art zu vermehren suchte. Dafür aber liebte ihn der Kalif auch wie einen Bruder und mochte keine Stunde ohne seinen Großwesir Abdallah sein. Sie arbeiteten beständig zusammen oder sie spielten Schach, worin beide große Meister waren. Selbst wenn der Kalif auf die Jagd ritt, musste ihn der Wesir begleiten. Nun aber hatte der Kalif in seiner Weisheit die Gewohnheit angenommen, verkleidet durch die Gassen und Basare Bagdads zu wandeln, um auf diese Art mancherlei Sachen erfahren zu können, die man ihm sonst wohl verschwiegen hätte. Bei diesen Spaziergängen hörte er alsdann auf die Klagen seiner Untertanen und forschte denselben genau nach, um, im Falle sie nicht ohne Grund waren, denselben abzuhelfen, wo es möglich sei. Auch wohnte er unerkannt den Gerichtssitzungen bei und gab Acht, ob die Richter auch ohne Ansehen der Person Recht sprächen. Hauptsächlich aber war es in der Stille der Nacht, wo er von seinem Großwesir Abdallah begleitet durch die Straßen ging und bei diesen Spaziergängen nicht selten Räubereien oder sonstigen Unfug verhinderte, denn in solchen Stunden betrat er die entferntesten und ärmlichsten Stadtviertel, teils aus der oben angeführten Ursache, teils um arme Leute in ihren erbärmlichen Hütten aufzusuchen und sie mit Geld oder irgendeinem guten Rat zu unterstützen. So wandelte er eines Abends in der gleichen Absicht mit dem Großwesir aus seinem Palaste und ging an den Ufern des Tigris dahin, sich der schönen Nacht freuend. Der Kalif war lustig und guter Dinge und sprach mit seinem Begleiter über die verschiedenartigen Schicksale der Menschen, wie es dem einen schlecht und dem anderen gut gehe und welche Hoffnungen und Wünsche täglich ein jedes Herz habe, von denen doch so wenig in Erfüllung gingen. »Ja«, entgegnete Abdallah, der Wesir, »wenn man jetzt einmal in einem großen Spiegel die verschiedenartigen Wünsche und Gedanken der Tausende von Menschen lesen könnte, die sich unruhig auf ihrem Lager herumwerfen und häufig alle ihre Pläne vereitelt sehen.« Unter ähnlichen Gedanken und Gesprächen kamen die beiden Männer an eines der ärmsten Stadtviertel und traten in eine kleine, winklige Gasse, die sich vielmals hin und her wandte und deren Lauf der Kalif und der Wesir verfolgten, wodurch sie sich bald in einer ihnen gänzlich fremden Gegend der Stadt sahen. Plötzlich blieb der Kalif stehen, denn er hörte aus einem Seitengästchen das klägliche Geschrei eines Menschen, der vielleicht geprügelt oder auf irgendeine andere Art misshandelt wurde. Auch der Wesir hörte dies Geschrei, und wenn daran im Allgemeinen nichts Besonderes war, so klangen doch diese Klagelaute so sonderbar und wurden so unaufhörlich fortgesetzt, dass sich die beiden bewogen fanden, den Tönen nachzugehen. Sie traten zu dem Zweck in ein sehr enges und schmutziges Gässchen, das sie zu einem alten, halbverfallenen Torbogen führte, durch welchen sie auf einen kleinen Platz gelangten, der aber recht unheimlich und traurig aussah. Die Häuser, die denselben umgaben, waren größtenteils zerfallen und hatten weder Türen noch Fenster. In die meisten konnte man deshalb von außen hineinsehen, und erblickte in den Zimmern und auf den Gängen, wo früher Menschen gehaust, das Gras fußhoch emporwuchern. Auch waren die Dächer der meisten Gebäude eingefallen, und große Bäume als Platanen, Sykomoren oder Palmen blickten oben über die kahlen Mauern und gaben ein trauriges Zeugnis, dass diese Häuser seit einem Menschenalter nicht mehr bewohnt gewesen seien. Es war nur ein einziges Haus auf dem ganzen Platze, welches durch einen schwachen Lichtschimmer, der durch einen zerbrochenen Fensterladen drang, verriet, dass sich jemand darin aufhalte. Aber zugleich mit dem freundlichen Strahl des Lichtes drangen aus dem Innern desselben jene Schmerzenstöne, die den Kalifen mit seinem Begleiter herbeigelockt. Wenn dies Gebäude auch freilich ein zerfallenes Ansehen, wie alle übrigen auf dem Platze, hatte, so musste es doch einst viel besser als seine Nachbarn ausgesehen haben, denn es war von Steinen ausgeführt und über der Haustüre befand sich ein Spruch des Korans ausgehauen, eine Verzierung, die nur bemittelte Leute an ihren Häusern anbringen lassen. Allein auch hier hat der Zahn der Zeit die Mauern geschwärzt und sogar teilweise zerrissen. Der Stein, der die Schriftzüge gebildet hatte, war verwittert und diese dadurch unleserlich geworden, und ebenso hielten die Türe sowie die Fensterladen kaum noch zusammen. Von Zeit zu Zeit hörte man aus dem Innern des Hauses das Klagegeschrei ertönen, und die beiden näherten sich jetzt, um etwas von den Worten, die es begleiteten, zu vernehmen. »Ach«, rief eine Stimme von innen, »gib mir doch zu essen und zu trinken. Mich hungert und dürstet auf die schrecklichste Art. Bin ich denn nicht schon zu einem Gerippe zusammengeschwunden? Ich kann doch schon 4 Tage und 4 Nächte ohne Speise und Trank zubringen, ohne daran zu sterben. Oh, oh, habe es überdies schon so weit gebracht, dass ich täglich meine 100 Stockprügel aushalten kann. Gib mir deshalb nur wenigstens zu trinken.« Die Stimme, die diese seltsamen Worte mühsam hervorbrachte, schien einem jungen Manne anzugehören, allein sie klang so matt und schwach, dass man wohl glauben konnte, die Misshandlungen, von denen er sprach, seien wirklich geschehen und haben ihn so weit heruntergebracht. Jetzt antwortete eine andere Stimme, die aus dem Munde eines Elternmannes zu kommen schien und nicht so erbärmlich klang wie die erstere. »Ach Herr, wenn du doch einmal Vernunft annehmen und wieder leben wolltest wie andere Menschenkinder. Was nützen dir denn die Qualen, die du dir selbst auferlegst? Bei dem Barte des Propheten, es tut mir weh, dir dies sagen zu müssen, aber es ist die Pflicht eines alten Dieners, wie ich bin, und wiederhole dir deshalb zum 1000. Male, dass deine Handlungsweise an Wahnsinn grenzt und dass, wenn du nicht aufhörst, dich so unnötig zu quälen, du später gewiß deine Tage im Irrenhaus beschließen wirst. Hier ist eine gute Speise und hier ein Krug mit Sorbet. Iss und trink und kehre wieder zurück unter die Menschen. Was können dir deine Fantasien auch nützen?« »Ah, ah«, lachte darauf der Erste wieder mit seiner heiseren, kraftlosen Stimme und knirschte die Zähne zusammen, dass man es draußen hören konnte. »So machst du es mir beständig, ungetreuer Diener. Geh in die Hölle mit deiner Speise und deinem Trank. Ich will hungern, ja, das will ich und will auch geschlagen sein, solange es mir gefällt.« »Nun, meinetwegen«, entgegnete der andere, »wenn ihr denn einmal auf elende Art verhungern wollt, so mögt ihr in Gottes Namen Speise und Trank von euch stoßen. Der Prophet weiß, dass ich keine Schuld daran trage, aber das versichere ich euch, was mich anbelangt, ich hebe keinen Stock mehr auf, um euch zu schlagen.« »Oh, oh«, jammerte der andere, »du ungetreuer, unredlicher Knecht! Hast du meinem Vater nicht auf seinem Sterbebett mit einem Handschlag beschworen, dich meiner anzunehmen und mich nicht zu verlassen, und weißt du denn nicht sehr gut, für wen ich all die Leiden ertrage? jetzt willst du, dass ich alles das umsonst getan habe. Oh, oh, du bist ein Ungläubiger, der seines gegebenen Wortes vergisst. Ich will geschlagen sein und ich will hungern. Da, nimm den Stock, ich will die Prügel geduldig aushalten.« Der Kalif und der Wesir vor der Türe wussten nicht, was sie von diesem sonderbaren Zwiegespräch denken sollten. Einer sah den andern voll Verwunderung an, und Abdallah griff an seinen Turban und zwickte sich in die Nase, denn es kam ihm vor, als träume er diese seltsame Geschichte. Der Kalif fasste seinen Begleiter jetzt bei der Hand und deutete ihm, ruhig zu sein, denn drinnen wurde die Stimme des alten Mannes wieder laut, der in weinerlichem Tone sagte: »O Gott, o Gott, wenn ich doch auch damals mit deinem Vater gestorben wäre! Doch der Prophet kann in mein Herz sehen, dass ich an all dem Wahnsinn keine Schuld trage.« Darauf war es eine kurze Zeit lang ruhig, allein bald wurde das Schmerzgeschrei wieder hörbar, begleitet von einem Ton, wie wenn man einen Menschen mit einem Stock schlüge. Dazwischen vernahmen sie zuweilen die Worte: »O weh, o weh, das schöne Bild, das schöne Bild! O die glänzenden Augen und das rabenschwarze Haar! Der Prophet möge mir gnädig sein und mir helfen!« Weiter mochte der Kalif diesen unnatürlichen Auftritt nicht mit anhören. Er befahl leise seinem Wesir, sich genau das Haus zu merken, und beide verließen alsdann den unheimlichen Platz, noch eine gute Strecke von dem Klagegeschrei jenes Unglücklichen begleitet. Am anderen Morgen nahm der Großwesir ein paar vertraute Diener mit sich, um sich auf Befehl des Kalifen in das Stadtviertel zu begeben und daselbst das Haus aufzusuchen, an dem der Kalif mit seinem Begleiter in der vergangenen Nacht gehorcht hatten. Sie hatten dasselbe auch bald gefunden und lauschten eine Zeit lang, ob sich nicht wieder das Klagegeschrei wie gestern hören ließe. Doch alles war still und ruhig. Sie klopften an die Pforte, einmal, zweimal, ohne dass sich von innen das Geringste vernehmen ließ. Dann machten sie ein Geräusch an dem geschlossenen Fensterladen und mussten auch hier mehrmal vergeblich pochen, bis sie endlich in dem Zimmer eine Bewegung hörten. Jetzt wurde eine Türe aufgemacht und ein paar Fußtritte näherten sich der Hauspforte, worauf der Großwesir die Stimme des alten Mannes vernahm, der durch eine Spalte fragte, wer da sei und was man wolle. »Im Namen des Kalifen aufgemacht«, rief Abdallah von draußen und setzte hinzu, als der Alte drinnen zu zögern schien, »nur gleich aufgemacht, oder ich befolge den Befehl des Kalifen Harun al-Raschid und erbreche die Türe und lasse euch obendrein wegen eurem Ungehorsam Strenge bestrafen.« Jetzt wurde der Eingang langsam geöffnet und die Gestalt eines alten Mannes in sehr ärmlicher Kleidung sichtbar, der die Hand an Brust und Stirn legte und mit demütiger Stimme fragte: »Was befiehlt mein Herr, der Kalif?« Abdallah trat mit seinen beiden Begleitern in das Haus und wandte sich nach dem Zimmer, aus dem er gestern Abend das sonderbare Gespräch vernommen. Der alte Mann wollte ihm anfänglich zwar den Weg versperren, doch als er die bewaffneten Diener sah, stieß er einen tiefen Seufzer aus und öffnete die Türe des Gemachs. Obgleich sich dies in einem sehr ärmlichen Zustande befand, so zeigten doch die Überbleibsel der ehemaligen Einrichtung, dass ein wohlhabender Mann hier gewohnt habe. Die Wände waren mit zerbrochenen Schränken von vergoldetem Holz verziert und die Decke mit einem alten persischen Schal bekleidet, wie man es oft in orientalischen Häusern findet. Die Laden des Zimmers waren verschlossen, weshalb man kaum sehen konnte, dass sich in der Ecke desselben ein Divan befand, auf dem die Gestalt eines Mannes ausgestreckt war. Zufällig warf die Sonne draußen durch ein Loch des Fensterladens einen Lichtstrahl in das Gemach, wodurch dem Großwesir möglich wurde, das Antlitz jenes jungen Mannes genau zu sehen. Wenn man in dies bleiche, eingefallene Gesicht sah, so konnte man keinen Augenblick daran zweifeln, dass er es war, der gestern Abend die Klagetöne ausgestoßen. Er mochte in einem Alter von ungefähr 20 Jahren sein und schien sich nicht um die Eingetretenen zu bekümmern. Sein Auge war geschlossen, seine Lippen, die ein leichter schwarzer Bart beschattete, zusammengepresst, und abgesehen von der entsetzlichen Magerkeit und Blässe war der Kopf, den ein dichtes, schwarzes Haar bedeckte, von außerordentlicher Schönheit. Seine Kleidung, die zerrissen war, zeigte deutlich, dass sich der junge Mann einst in besseren Umständen befunden. In einer anderen Ecke des Zimmers lag ein Haufen großer Bücher, nebst zerbrochenen gläsernen Flaschen und seltsamen Instrumenten, wie sie die Magier oder Zauberer früher zu gebrauchen pflegten. Nachdem der Großwesir das Innere dieses Gemachs flüchtig übersehen, fragte er den alten Mann, der demütig an der Türe stehen geblieben war, wer dieser Jüngling sei, worauf der Alte mit einem ängstlichen Zeichen um Stillschweigen bat und dem Großwesir winkte, das Zimmer mit ihm zu verlassen. Draußen flehte er ihn auf das Inständigste an, nicht in seine Geheimnisse zu dringen, worauf aber Abdallah erklärte, dass er vom Kalifen den Befehl habe, ihn vor das Antlitz des Herrschers zu führen, damit er ihm Auskunft gebe über das, was gestern Nacht hier vorgefallen sei. Als der alte Mann den Namen des Kalifen hörte und den Befehl, vor diesen geführt zu werden, vernommen hatte, stürzte er auf seine Knie nieder und schwor bei Gott und dem Propheten, dass er an allem unschuldig sei und dass er in der Tat lieber bestraft werden wolle, als noch länger in diesem Hause wohnen. Doch, setzte er hinzu, ich darf meinen jungen Herrn nicht verlassen, und wenn du mich, der ich doch ganz unschuldig bin, ins Gefängnis wirfst, so musst du dich seiner annehmen, o Herr. Der Großwesir versicherte ihm dagegen, es sei von einer Bestrafung nicht die Rede. Wenn er nur dem Kalifen die reine Wahrheit sage, so werde dieser in seiner Weisheit über ihn und seinen Herrn das Beste beschließen. Nach diesen Versprechungen trat der Alte noch einmal in das Gemach zu dem jungen Mann und wechselte einige Worte mit ihm, worauf er zurückkehrte und dem Großwesir folgte, nachdem dieser einen seiner Diener zur Bewachung des Hauses zurückgelassen. Als sie den großherrlichen Palast erreicht hatten, ließ sie der Kalif augenblicklich vor sein Angesicht, um aus dem Mund des alten Mannes eine Auskunft über das sonderbare Gespräch zu vernehmen, welches Harun al-Raschid und sein Wesir gestern Nacht gehört. Der alte Mann beugte sich tief vor dem Kalifen zur Erde und sprach: Beherrscher der Gläubigen, da ich wohl weiß, dass zu deinem erlauchten Ohr nur die reine Wahrheit dringen darf, so werde ich dir ohne alle Umschweife und mit der größten Treue die Geschichte meines jungen Herrn erzählen, der sich in so traurigen Umständen befindet, wie wohl nie vor ihm ein Rechtgläubiger. Wisse denn, o Herr, in jenem Hause, vor dessen zerbrochene Türe dich der Prophet wahrscheinlich zu unserem Heile führte, wohnte noch vor ein paar Jahren Abn el-Deri, ein weiser und gelehrter Mann, von dem deine Hoheit gewiss schon gehört. Dieser konnte die alten geheimnisvollen Bücher der Magier und Zauberer lesen und verstand es, aus den Sternen Vergangenes und Zukünftiges zu enträtseln. Ich war sein Diener, o Herr, und begleitete ihn auf allen seinen Reisen, die er in früheren Jahren nach allen Teilen der bekannten Welt machte. Wie oft durchzogen wir die Wüste kreuz und quer, und es mag nicht leicht eine der größeren Oasen geben, die wir nicht besucht. Auch die Meere sahen wir, die unseren Sand von allen Seiten bespülen, indessen machte mein Herr diese großen Reisen keineswegs, um aus dem Kauf und Verkauf kostbarer Waren Nutzen zu ziehen, sondern in allen größeren und kleineren Städten, die wir besuchten, traf er mit weisen und gelehrten Männern zusammen, mit denen er sich eifrig über Sternkunde besprach und sie belehrte oder von ihnen zu lernen suchte. Ach Herr, es war eine Lust, mit Abn el-Deri Tage und Wochen lang durch die einsame Wüste zu ziehen. Nie in meinem Leben habe ich jemand gefunden, der so schöne und anmutige Erzählungen gewusst hätte wie er. Tagelang konnte er so fortsprechen, und wir alle hörten ihm mit Vergnügen zu. Wenn er aber auf seinen Reisen noch so redselig und unterhaltend war, so gab es doch Augenblicke, wo er sehr in sich gekehrt und stille wurde. Und das waren die Stunden, in welchen sich in der Wüste, fern am Horizonte, die Fata Morgana sehen ließ. Alsdann wurde er nachdenkend und konnte oft stundenlang die fabelhaften Bäume, die zierlichen Häuser und das glänzende Wasser anstarren, welche das Wüstengespenst vor das Auge des Wanderers zaubert. Schon öfters hatte ich's versucht, ihn in solchen Augenblicken anzureden, aber er bedeutete mir beständig mit der Hand, ich solle schweigen, und nahm dann gewöhnlich eines seiner geheimnisvollen Bücher vor sich aufs Kamel, worin er eifrig las und in welchem gar sonderbare Zeichen standen, die er mit den Figuren der Fata Morgana zu vergleichen schien. Einst nach einem solchen Tage lagen wir abends unter dem Zelte und Abn el-Deri war freundlicher als je, weshalb ich mir, von innerer Neugier getrieben, die Freiheit nahm und ihn fragte, weshalb er denn dem Wüstengespenst beständig so eifrig und unverwandt zuschaue und sich an einem Anblick zu erfreuen scheine, der doch jedem andern Muselmann abschreckend und unheimlich sei. Da lachte mein Herr und sprach zu mir, »Höre, Ismael, so ist nämlich mein Name, o Herr, du bist mir lange ein treuer Diener gewesen, weshalb ich dir deine Neugierde verzeihen will. Ja, sogar noch mehr, ich will dir, soweit es für deine Verstandeskräfte fasslich ist, mitteilen, was schon viele weise und gelehrte Männer vor mir über das Wüstengespenst gedacht und was ich ebenfalls davon halte. Schon öfter hast du selber gesehen, besonders an heißen Tagen, wenn die weite, weite Wüste vor uns ausgebreitet liegt, dass es plötzlich war, als beginne der Sand am Horizont langsam in die Höhe zu steigen, es scheinen sich da Hügel zu erheben, über deren Gipfel gelbe, schwere Wolken langsam hin und her ziehen. Es wogt und brandet wie ein fernes Meer und dazwischen bricht zuweilen ein Lichtstrahl hervor, wie wenn die Sonne durch schwarze, dichte Wolken einen feinen Strahl auf das Wasser wirft. Immer stärker wird die Bewegung auf den Hügeln und die gelben Wolken, die erst dicht zusammengeballt scheinen, wickeln sich lange, dünne Schleier ab, flattern gegen den Himmel und steigen langsam aufwärts, so dass sie sich wie ein Vorhang von der Erde emporheben und dein geblendetes, entzücktes Auge dort, wo du eben nichts als gelbe Sandhügel sahst, in eine schöne, reiche Landschaft blicken lassen. Um dich brennt der heiße Sand, die Sonne wirft glühende Strahlen hinab. Schweigend ziehen Menschen und Pferde in der Hitze dahin, und um desto mehr ergreift dich der Anblick der Fata Morgana mit schattigen Palmenwäldern, rauschenden, kühlen Wassern, mit strahlenden, luftigen Landhäusern. Bei diesem Anblick zieht der Reisende den Burnus über den Kopf und ruft den Propheten an, indem er sich von dem Anblick wegwendet, denn nicht dorthin, wo jene Palmen rauschen, führt ihn sein Weg, dort ist für ihn nichts als Sand und unfehlbarer Tod. Indessen trägt die Fata Morgana nicht die Schuld, sie will keinen Menschen verlocken und ist so unschuldig wie eine Insel im fernen Meere, die der Schiffer nicht erreichen kann, weil ihm der leitende Kompass fehlt, und doch ist es dem mutigen Manne vorbehalten, jenes glückliche Eiland im Sand zu erreichen, das, blühender und fruchtbarer als selbst das Paradies, dem, der es erreicht, die schönste Belohnung gibt. »Ja, Ismael«, fuhr mein Herr fort, »ich kenne dich zu gut und weiß, dass ich deinen Sinn nicht verwirre, wenn ich dir sage, dass die Fata Morgana mehr ist als eine bloße Erscheinung, wenn ich dir sage, dass dort die Prinzessin Morgana regiert, ein Weib, so schön und herrlich wie kein zweites im Himmel und auf Erden. Ihr Antlitz hat zwar noch keine Menschenseele erblickt, obwohl meine Bücher sowie die weisen und gelehrten Männer bezeugen, dass es einem mächtigen Zauberer gelungen ist, ein Bildnis von ihr zu entwerfen, das aber im Laufe der Zeit spurlos verschwunden. Und um dir jetzt alles zu sagen, der Zweck meines Studiums sowie meiner Reisen ist, dies gefährliche Bild aufzufinden. Gefährlich, weil es das Menschenherz, das es anblickt, tödlich erkranken lässt vor Entzücken und Liebe. So erzählte mir mein Herr, und du kannst dir denken, dass ich über seine Reden und Mitteilungen nicht wenig verwundert war und zuweilen bedenklich meinen Kopf schüttelte, weil mein Herr so viel Geld und Zeit verschwendete, um ein fabelhaftes Bild aufzusuchen. Einige Zeit nach dieser Erzählung zogen wir mit einer Karawane nach Damaskus und Palmyra, auf welcher Reise wir unsägliches Ungemach zu erdulden hatten. Wir wurden vom Sandsturm überrascht, wobei ein großer Teil unserer Karawane umkam, und nur durch die Schnelligkeit unserer Pferde gelang es uns, dem allgemeinen Verderben zu entfliehen. Ach, Herr, es ist ein schrecklicher Anblick, eine Karawane, Menschen und Tiere in der tödlichsten Angst vor dem Verderben, das hinter ihnen herrauscht, dahin fliehen zu sehen. Kamele und Pferde leisten das Unmögliche und rennen schaumbedeckt über den Sand, bis sie mitten im Lauf tot dahinstürzen. In unserer Nähe bemerkten wir auf dieser wilden Flucht lange Zeit ein schönes Weib, das auf einem edlen arabischen Pferde dahinjagte. In ihren Schleier gewickelt hielt sie ihr kleines Kind, das sie erst vor kurzer Zeit geboren und in dem allgemeinen Lärmen und Sausen der Sandwolken, die uns verfolgten, hatte sie nur Augen für das kleine Wesen und bedeckte es mit ihrem Körper, wenn der Sturm eine Wolke den anderen voraus und über uns herjagte. Auch meinen Herrn rührte der Anblick dieses Weibes, und wir hielten uns so viel möglich in ihrer Nähe, um sie vielleicht im Falle der Not retten zu können. Doch der Prophet hatte ihren Tod beschlossen. Ihr Pferd stürzte plötzlich tot dahin und unglücklicherweise in einem Augenblick, wo uns der Sand dicht auf der Ferse war. Da hielt das Weib ihr Kind flehend empor und konnte nur noch meinem Herrn zurufen: »Rette es, rette es!« Du kannst dir denken, dass wir trotz der Gefahr unsere Pferde anhielten. Ich ergriff hastig das Kind und Abn el-Deri wollte der Frau helfen. Doch sie warf ihren Schleier über den Kopf und zeigte in verzweiflungsvoller Angst auf den herannahenden Sandsturm, indem sie uns bei Gott und dem Propheten beschwor, zu entfliehen und nur das Kind zu retten. O Herr, es war ein schrecklicher Anblick. Dicht an unseren Fersen kam die Sandwolke heran, gleich einer feurigen Riesenmauer, und zog sich über unseren Häuptern wie die Wellen im stürmischen Meere, wenn sie, sich überstürzend, weit auf das Ufer hinaufschlagen. »Flieht, flieht«, schrie das Weib, »und rettet mein Kind«, worauf unsere Pferde, denen die Gefahr ebenso bekannt wie uns, ihre letzten Kräfte zusammennahmen und in großen Sätzen davonjagten. Hinter uns stürzte die Sandwolke zusammen und bedeckte das verlorene Weib, ihr einen riesenhaften Grabhügel bildend. Wir entkamen durch die Gnade des Propheten, und Abn el-Deri betrachtete das Kind, es war ein Knabe, das ihm der Prophet so unverhofft geschenkt hatte, als sein eigenes und ließ es aufs Sorgfältigste erziehen. Trotzdem stellte er seine beständigen Reisen nicht ein, und je älter er wurde, je emsiger forschte er nach dem Bilde, von dem er mir gesprochen. So wurden wir beide alt, und die letzte Reise, die wir zusammen machten, war weit hinter Palmyra nach einer Oase, in der ein überaus weiser und gelehrter Mann wohnte. Ach, es war unsere letzte. Denn nach jahrelangen Bemühungen hatte mein Herr doch gefunden, was er so lange gesucht, das Bild der Prinzessin Morgana. Doch was nützte es ihm jetzt, da er am Rande des Grabes stand und keine Kräfte, keine Jahre mehr zu verschwenden hatte, um wenigstens den Versuch zu machen, jenes glückselige Eiland zu erreichen, wofür er Zeit seines Lebens geschwärmt und wonach er sich beständig gesehnt hatte. Wir kehrten hierher nach Bagdad zurück und lebten eingezogen und ärmlich, denn das Vermögen meines Herrn war von seinen vielen Reisen so erschöpft, dass das wenige, was er noch besaß, kaum bis zum Ende seiner Tage reichte. Endlich kam er zum Sterben, und in seiner letzten Stunde stand ich, sowie sein angenommener Sohn, der unterdes zu einem kräftigen Jüngling herangewachsen war, an seinem Lager. Mit schwacher Stimme gab er diesem zum letzten Mal gute Lehren und ermahnte ihn, wohlgefällig vor Gott und dem Propheten zu wandeln. Darauf händigte er ihm ein Amulett ein, das die unglückliche Mutter vor ihrem Tod in der Wüste um den Hals ihres Kindes gebunden hatte, erteilte ihm seinen Segen und bat ihn alsdann, auf einige Augenblicke fortzugehen, indem er mir noch etwas Wichtiges mitzuteilen habe. »Ismael«, sprach er, als wir allein waren, »in einigen Augenblicken werde ich nicht mehr sein, und du wirst deinen Herrn verloren haben, sowie mein Sohn seinen Vater. Versprich mir, deine langjährigen Erfahrungen zu seinem Besten zu benützen und ihm so viel wie möglich zu helfen.« Dies gelobte ich ihm mit einem Handschlage, worauf er mir das Versprechen abnahm, jenes Bild, das er mir einhändigte, weder selbst anzuschauen, noch es seinem Sohne zu zeigen, denn, setzte er hinzu, der Anblick desselben wird jedes Menschenherz mit Krankheit erfüllen und es langsam vergehen lassen vor Entzücken und Liebe. Darauf starb er. Nun war ich allein mit dem jungen Manne, und was uns Abn el-Dere hinterlassen, war nicht viel. Kisten und Kasten waren leer, und alles, womit wir unser Leben eine Zeit lang fristen konnten, waren einige alte Waffen, die mit Steinen und Gold reich geschmückt waren und die ich denn auch alsbald zum Verkauf in die Bazars trug. Unser junger Pflegesohn, er hatte den Namen Saladin empfangen, war ein ungestümes, feuriges und rasches Blut. Abn el-Dere hatte ihn bei weisen Meistern seiner Zeit unterrichten lassen, und nebenbei, dass er in Schriften wohlbewandert war, verstand er bald die Lanze zu führen und das Ross zu tummeln. Doch, o Herr, du kannst dir leicht denken, dass nach dem Tode des alten Mannes dergleichen zeitraubende und kostspielige Beschäftigungen von selbst wegfielen. Was sollten wir auch anfangen? Das Pferd, das der junge Saladin besaß, mussten wir bald verkaufen, ebenso seine kostbaren Kleider, in denen er geglänzt hatte wie ein junger Pascha. Oftmals, o Herr, machte ich den Versuch, dem jungen Herrn irgendeine Beschäftigung verschaffen zu können, in welche er sein Brot auf eine für ihn würdige Weise verdiene. Ich empfahl ihn dem Kommandeur der Leibwache, indem ich für den schönen jungen und gewandten Mann um eine Anstellung bei den Reitern bat. Aber da ich keine mächtigen Beschützer hatte, ja nicht einmal das nötige Pferd und das Rüstzeug anschaffen konnte, so wurde ich überall abgewiesen. Ach Herr, das war eine traurige Zeit. Ich suchte jetzt, den jungen Saladin zu bewegen, eine Beschäftigung minderen Ranges zu ergreifen, und brachte ihn endlich so weit, dass er mir versprach, sich eine Stelle als Diener in einem Laden gefallen zu lassen. Aber auch hier hatte ich mir umsonst Mühe gegeben, seinen stolzen Sinn insoweit zu beugen, denn nicht einmal eine solche erhielt ich für ihn. Wenn man auch anfänglich nicht abgeneigt war, ihn anzunehmen, so hörten die alten Kaufleute doch kaum, dass er der Sohn Abn el-Deris sei, des Magier- und Teufelbeschwörers, wie sie ihn nannten, als sie sich alle von uns abwandten und uns die Tür verschlossen. Ende von Abschnitt 7.